بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir kommen heute zu einem neuen Kapitel. Es lautet باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. Es geht darum, das Urteil darüber, wenn jemand scherzt über etwas, worin sich Allahs Gedenken befindet, oder der Koran, oder wenn man also sich über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lustig macht und scherzt. Mit dem Wort scherzen ist hier gemeint, dass die Person sich lustig macht, es aber nicht ernst meint. Darum geht es hier. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht, dass jemand, der sich lustig macht über Allah oder den Koran oder die Zeichen Allahs oder dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass diese Person ein Kafir ist, eine ungläubige Person ist. Weil das sich lustig machen und scherzen steht im Widerspruch zum Iman. Wie kann es sein, dass jemand sich lustig macht über eine Sache, an die er fest glaubt? Wenn man an eine Sache fest glaubt, muss man sie verherrlichen und auch im Herzen verherrlichen. Sowohl durch die Zunge, also durch die Aussagen, die man tätigt, als auch durch die Handlungen, als auch das, durch das, was man im Herzen trägt. Es kann sein, dass der Mensch ein einziges Wort von sich gibt oder eine Aussage tätigt, durch die er solch einer unglaublichen Prüfung ausgesetzt wird, Yawm al-Qiyamah, durch die er ins Verderben gestürzt wird, aufgrund eines Wortes, das er von sich gegeben hat, was mit sich geführt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zornig ist. Und dadurch wird er in die Hölle gestoßen. Wie jemand, der sich über das Gebet lustig macht. Selbst wenn es ein freiwilliges Gebet ist. Oder jemand, der sich über die Zakat lustig macht. Oder über das Fasten. Oder über die Hajj. Solch eine Person ist unter Übereinkunft der muslimischen Gelehrten ein Kafir. Ein ungläubiger Mensch. Auch wenn er betet und fastet und Hajj macht und Zakat zahlt und freiwillige Gebete verrichtet. Oder auch wenn man sich lustig macht über die Zeichen Allahs. Nicht gemeint ist hier jetzt die Verse Allahs im Koran, sondern andere Zeichen, wie zum Beispiel, dass man sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass es im Winter heiß wird. Dass es manchmal im Winter heiß wird oder dass es manchmal im Sommer kalt wird. Das ist Blödsinn. All dies ist auch klarer Kufr, weil man sich lustig gemacht hat über Allah subhanahu wa ta'alas Zeichen. Egal was Allah subhanahu wa ta'ala tut, so sind seine Taten auf Weisheit gegründet. Und auch wenn wir die Weisheit nicht kennen, heißt es nicht, dass seine Taten nicht weise sind. Vielmehr sind alle seine Entscheidungen und Taten weise. Hiernach sollten wir wissen, dass die Gelehrten Allahs Barmherzigkeit auf ihnen verschiedene Ansicht darüber haben, über jemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Gesandten und sein Buch beleidigt. Wenn solch eine Person so etwas tut, wird ihr und hiernach bereut, die Sünde bereut, wird dann ihre Tat von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert? Wird ihre Sünde, ihre Reue von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert oder nicht? Die erste Ansicht ist, die Ansicht der Hanabila, dass diese Tauba von ihm nicht akzeptiert wird. Und deswegen sind die Hanabila der Ansicht, dass solch eine Person als ungläubiger Mensch hingerichtet wird, und das Totengebet für ihn nicht geleitet wird und auch nicht für ihn um Barmherzigkeit gebeten wird und dass er weit entfernt von den Muslimen begraben wird. Sie sagen, auch wenn er Tauba gemacht hat, so wird seine Tauba von ihm nicht angenommen werden. Sie sagen, solch ein Abfall vom Islam ist so eine gewaltige Sache, dass die Tauba hierfür auch nichts mehr nützen kann. Und manch andere Gelehrte sagen, seine Tauba wird sehr wohl akzeptiert, das heißt von uns akzeptiert als Menschen, wenn wir wissen, dass er, oder wenn wir überzeugt davon sind, dass er dies auch wirklich so meint und wirklich bereut hat, und wenn er im Nachhinein dann Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr mit Eigenschaften des Mangels beleidigt oder Eigenschaften des Mangels ihm zuschreibt. Und sie begründen es mit Versen aus dem Koran, wie Surat al-Zumar im Vers 53, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Und wir wissen, es gibt Kuffar, die Allah subhanahu wa ta'ala beleidigen oder den Islam und hiernach den Islam annehmen und ihre Taube wird von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Insofern ist das die richtigere Ansicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Taube akzeptiert und auch wir in diesem Leben, wenn wir wissen, dass jemand Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber bereut hat, dass diese Taube von ihm akzeptiert wird und er dementsprechend nicht mehr als Abtrünniger danach behandelt wird. Manche Gelehrte, und zwar die Hanabila, machen eine Ausnahme in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagen, dass auch wenn, das heißt, wenn ein Muslim den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt, dann gilt er als Abtrünniger und wir werden seine Taube von ihm nicht akzeptieren. Und sie sagen, der Grund dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist bereits verstorben und wir wissen nicht, ob er von seinem Recht hier absieht. Das Recht des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, so sagen sie, ist, dass wenn jemand ihn beleidigt, dass er dadurch ungläubig wird. Und die richtigere Ansicht ist allerdings, dass auch auf den Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt dasselbe wie in Bezug auf Allah. Von Allah subhanahu wa ta'ala wissen wir, dass er uns versprochen hat, dass wenn man sich ihm reuevoll zuwendet, dass Allah einem diese Taube dann annimmt und dass er einem die Sünden vergibt. Und in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt absolut genau das Gleiche. Warum? Weil der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er beleidigt würde, man dadurch aus dem Islam abfällt, ist, weil er der Gesandte Allahs ist und nicht, weil er Muhammad ibn Abdullah heißt, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt nicht, weil er ein Mensch ist, der ein Recht hat, auf das er jetzt hier nicht mehr verzichten kann, weil er verstorben ist, sondern weil er der Gesandte Allahs ist. Und Allah subhanahu ist sozusagen wiederum ein Recht Allahs. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, dass er die Taube akzeptiert von jedem, der sich ihm reuevoll zuwendet. Hiernach erwähnt der Autor, rahimahullah, eine Aussage aus dem Koran auf der Seite 197 im 65. Vers von Surat At-Tawbah, Surah Nummer 9, heißt es: Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Sag, habt ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht, ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Wenn wir auch einem Teil von euch verzeihen, so strafen wir einen anderen Teil dafür, dass sie Übeltäter waren. Und diese Verse gilt es nun zu verstehen, wofür es einen bestimmten Offenbarungsgrund gibt, den wir gleich inshallah erwähnen werden. Wie dem auch sei, nochmal darauf hingewiesen, das Wort Ayatihi, seine Verse oder seine Zeichen, seine Ayat, dieses Wort beinhaltet nicht nur Allahs Verse aus dem Koran, sondern auch Allahs Zeichen, alle seine Schöpfungen, wenn man sich lustig macht über eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat und sagt, was macht denn das für einen Sinn, dass Gott das so und so gemacht hat. Ja? Wenn man so etwas sagt, das ist auch klarer Kufr. Genauso wie wenn jemand sich lustig macht über den Koran und sagt, das sind doch nur Fabeln der Früheren, das sind doch nur Geschichten von den Leuten früher. Oder wenn man sich lustig macht über das Gebet, was sind das für eine Bewegung, die wir da machen und so weiter und so fort. Dann all dies ist klarer Kufr. Im Vers heißt es noch einmal, sprich, habt ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? Und hier ist mit dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht ihnen klar, dass sie ungläubig geworden sind, nachdem sie gläubig gewesen sind. Und dass ein Beweis so etwas gibt. Es kann sein, jemand ist ein Mu'min, und nachher ist er ein Kafir. Und danach bereut er und dann ist er wieder ein Mu'min. Das kann sein. Wie aufgrund dieses Verses, der ein klarer Beweis dafür ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, entschuldigt euch nicht. Ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen habt. Das heißt, jemand, der sich dadurch entschuldigt, dass er sagt, wir haben das gar nicht so gemeint, das nutzt nichts, denn ein wirklich gläubiger Mensch macht so etwas nicht. Und daraufhin heißt es dann, wenn wir auch einem Teil von euch verzeihen, so strafen wir einen anderen dafür, dass sie Übeltäter waren. Manche Gelehrte sagen, damit ist gemeint, und wenn wir auch einem Teil von euch verzeihen, das sind diejenigen, die anwesend gewesen sind, allerdings verabscheut haben, was die anderen da getan haben. Aber leider schmeichelten sie ihnen, und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dann so behandelt wie die anderen. Allerdings, was sie getan haben, ist nicht so schlimm, wie natürlich, was die anderen getan haben. Denn sie haben nicht mitgemacht und sie haben im Herzen dafür Abscheu empfunden, aber sie blieben bei ihnen und haben ihnen geschmeichelt. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen dann auch vergeben, nachdem sie bereut haben. Aber der andere Teil, der nicht bereut und der dies gemacht hat und sich lustig gemacht hat über Allahs Zeichen, Allah verspricht ihnen, dass er sie bestrafen wird, walayadu billah. Und warum? Weil sie Übeltäter waren, weil sie Verbrecher waren, Mujrimin. Und hier sehen wir, dass zu den größten Übeltaten und zu den größten Verbrechen gehört es, dass man sich über Allah subhanahu wa ta'ala, das Religion, lustig macht. Aus diesen Versen lernen wir einiges, unter anderem der springende Punkt, dass sich lustig machen über Allahs Religion ist großer Unglaube, ist Kufr. Zweitens, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemandem, der hiernach bereut, die Sünde wieder vergibt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schließt einem nicht die Tür, sondern man kann danach wieder in den Islam eintreten, wenn man bereut hat. Und wir lernen daraus, dass es absolut verboten ist, bei solchen Leuten sitzen zu bleiben und ihnen einen Gefallen zu tun und so zu tun, als wäre man einverstanden wie sie, dann wird man nämlich so behandelt wie sie selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa, im 140. Vers, er hat euch doch bereits im Buch offenbart. Wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen zusammen, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Sonst seid ihr ihnen gleich. Hiernach erwähnt der Autor, rahimahullah ta'ala, einen Hadith, der überliefert worden ist von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, von Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam und Qatada. Abdullah ibn Umar ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam und Qatada sind beides Tabi'in. Also gehören alle drei zu den Tabi'in. Und dann sagt der Autor, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Das heißt, er will damit sagen jetzt, die folgende Überlieferung, die ich erzähle, ist eine Vermischung aus den vier Überlieferungen von diesen vier Leuten. Also der Unterschied ist nämlich die Aussage von Abdullah ibn Umar. Sie ist praktisch eine geschlossene Überlieferungskette. Das heißt, was Abdullah ibn Umar sagt, das hat er entweder selbst erlebt oder erzählt bekommen von einem Sahabi, der anwesend war. Insofern ist die Überlieferungskette geschlossen. Und auch was er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, ist also authentisch überliefert. Allerdings, was Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam und Qatada sagen, sind Mursal-Überlieferungen, die sich aber natürlich gegenseitig stärken können, zweifellos. Und der Autor, weil er aber genau ist, er will damit sagen, dass diese Überlieferung ist teilweise Mursal und teilweise Marfu' oder besser gesagt, also teilweise von Ibn Umar überliefert und somit eine geschlossene Überlieferungskette. Er sagt folgendes, die Überlieferung heißt folgendes. Ich lese erstmal den arabischen Text vor und danach übersetze ich ihn. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghaba butunan wala akthaba al-sunan ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه ف فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. Diese Überlieferung ist bei Ibn Jarir und Ibn Abi Hatim und in As-Sahih al-Musnad von Muqbil ibn Hadi rahimahullah ta'ala. Die Überlieferung lautet folgendermaßen: In der Schlacht von Tabuk sagte ein Mann folgendes: Ich habe noch nie Leute gesehen, die größere Bäuche haben und lügenhaftere Zungen haben und feiger sind beim Zusammentreffen als unsere Koranleser heute. Gemeint mit den Koranlesern ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Freunde, die den Koran auswendig konnten. Daraufhin sagte Auf ibn Malik radiallahu anhu: Du lügst. Du bist vielmehr ein Heuchler. Ich werde dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam das mitteilen, also was du gesagt hast. Daraufhin ging Auf zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, um ihm dies mitzuteilen. Und er fand vor, dass der Koran ihm schon zuvor gekommen war. Dann kam dieser Mann, das heißt, der sich lustig gemacht hatte, zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte schon seine Kamelstute bestiegen, ist schon draufgegangen, aufgestiegen, um wegzureiten. Da sagte er: O Gesandter Allahs, wir haben doch nur schweifende Gespräche geführt und doch nur so Sachen gesagt, die man sagt, während man halt auf der Reise ist und reitet. Da sagte Abdullah ibn Umar, der Überlieferer, der Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Als ob ich ihn gerade vor mir sehe, wie er am Seil der Kamelstute des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam festhält, während die Steine auf seine Füße fliegen, während er sagt: Wir haben doch nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte nur: Macht ihr euch etwa über Allah, seine Zeichen, seinen Gesandten lustig? Er wendet sich nicht ihm zu und fügt auch diesen Worten nichts hinzu. Diese Stadt Tabuk, wo sie hinausgezogen sind, diesen Feldzug, dieser befindet sich im heutigen Saudi-Arabien in Richtung Damaskus. Und dieser Feldzug hat stattgefunden im Monat Rajab, als die Früchte gerade reif wurden. Und in diesem Feldzug haben ca. 30.000 Menschen teilgenommen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Allerdings, nachdem sie hinausgezogen waren, kehrte Abdullah ibn Ubay mit ca. der Hälfte der Armee wieder zurück. So dass man nicht mehr wusste, man sagte sogar, also vielleicht hat er sogar mehr als die Hälfte mitgenommen. Wir wissen nicht, ob die Zahl, die er übrig gelassen hat, mehr war als die Zahl, die er mitgenommen hat. Also er hat so viele Leute davon überzeugt, dass sie wieder zurückkehren sollen. Und das beweist, dass die Heuchelei zu diesem Zeitpunkt eine Blüte erlebt hat. Dies war im 9. Jahr nach der Hijra. Und der Grund, warum der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diesen Feldzug machen wollte, ist, weil man zu ihm sagte: Einige Römer, einige vom byzantinischen Reich und christliche Araber versammeln sich gerade gegen dich. Und daraufhin wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie zuerst angreifen, um ihnen zu zeigen, wer der Starke ist, und um Allah subhanahu wa ta'ala zu demonstrieren, dass sie an Allahs Hilfeleistung glauben, dass Allah ihnen auch zum Sieg verhelfen wird. Sie machten sich also über die Qurra, über die Koranleser, lustig und sagten zu ihnen, wir haben noch nie Leute gesehen, die größere Bäuche und mehr lügen als sie und feiger sind als sie. Und mit diesem Ausdruck größere Bäuche, eben, dass sie wollten ihnen also sich lustig machen, dass sie eben viel essen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns aber klar gemacht, dass dies eine Eigenschaft der Heuchler in Wirklichkeit ist. Denn der Heuchler ist mit einem Magen, wie es heißt in Sahih al-Bukhari, und der Gläubige ist mit einem Magen und der Heuchler ist mit 7 Mägen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch klar gemacht, dass oder Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht, dass ihre Aussage, wir haben niemanden bislang gesehen, der lügnerischer ist als die Koranleser, dass dies eine Aussage ist, die in Wirklichkeit auf sie selbst zutrifft. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Hashr, Surah 59, Seite 546 im 8. Vers, das gehört den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Und Allah und seinem Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen. Diese Muhajirun, das sind die wahrhaftigen Menschen. Wahrhaftig in der Tat und wahrhaftig in der Aussage. Und über die Heuchler sagt Allah subhanahu wa ta'ala 3 Verse weiter im 11. Vers, doch Allah bezeugt, dass sie wahrlich lügen. Und dass sie in Wirklichkeit die Heuchler diejenigen sind, die am feigsten sind, sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls im Surat al-Munafiqun, Surat 63, Vers 3, sie meinen, jeder Schrei sei gegen sie. Und diese Feigheit ist eine Eigenschaft, vor der der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Allah Zuflucht gesucht hat. In Sahih al-Bukhari hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, oder es überliefert durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht gesucht hat vor der Feigheit. Weil Feigheit ist eine Sache, ist eine Eigenschaft in einem Menschen, die einen davor abhält, etwas zu tun, was man eigentlich tun sollte. Insofern ist es eine unangenehme Eigenschaft, eine Eigenschaft, die einem gläubigen Menschen nicht gebührt. Die Aussage von Auf ibn Malik, seine Aussage war, du lügst. Vielmehr bist du ein Heuchler. Warum sagte er dies? Weil jemand, der solche Eigenschaften besitzt, ist ein Heuchler. Und diese Person schreibt diese Eigenschaften den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Und dadurch ist er vom Islam abgefallen. Und insofern wissen wir, dass jemand, der die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt, vom Islam abgefallen ist und ein Kafir ist, ein Abtrünniger ist, ein ungläubiger Mensch ist. Denn die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen, bedeutet automatisch, dass man Allah beleidigt und seinen Gesandten beleidigt und Allahs Gesetzgebung beleidigt. Denn es würde bedeuten, dass man an Allahs Weisheit zweifelt und damit aussagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die übelsten aller Menschen als Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgewählt hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Al-mar'u wa ar-rajulu 'ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Das heißt, der Mensch befindet sich oder nimmt die Gewohnheiten oder sogar die Religion seiner Freunde an. Deswegen soll ein jeder darauf achten, wen er zum innigen Freund nimmt. Und wenn die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam Heuchler sind, dann kann man sich den Rest des Satzes selbst denken. Und dann ist der Hadith so, dass Auf ibn Malik zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam geht, um ihm mitzuteilen, was die andere Person gesagt hat. Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir, dass es einen Unterschied gibt zwischen Namima und Nasiha. Denn Namima bedeutet normalerweise, dass man Worte von bestimmten Leuten, Worte von Personen zu anderen Personen trägt, um damit Unruhe zu stiften unter den verschiedenen Gruppen. Aber was Auf ibn Malik hier gemacht hat, ist nicht das. Sondern Auf ibn Malik wollte hier dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam einen Ratschlag geben und ihm darauf aufmerksam machen, dass es hier Heuchler gibt, die dies und das sagen, also nimm dich davor in Acht. Und das ist eben keine Namima. Das ist keine Namima, sondern es ist eine Nasiha. Und das ist ein guter Ratschlag. Das ist ein guter Ratschlag, den man unbedingt machen soll, wenn es in der Gesellschaft Leute gibt, die was Übles sagen und man eine andere Person vor ihnen warnen möchte. Und mit dieser Absicht ist es keine Namima, sondern eine Nasiha. Nur Auf bin Malik fand vor, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schon darüber Bescheid wusste, weil der Koran schon längst herabgesandt worden war in Bezug auf diese Heuchler. Und das ist eine Sache, die unseren Iman wiederum stärkt, liebe Geschwister, weil Allah subhanahu wa ta'ala war schneller als Auf ibn Malik und Allah subhanahu wa ta'ala wusste schon, bevor diese Heuchler, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Nachricht zugetragen worden ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala schon seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam das mitgeteilt. Von woher konnte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das wissen? Er konnte es nur wissen, indem Allah subhanahu wa ta'ala es ihm mitgeteilt hat. Und dann heißt es in der Geschichte, dass eben dieser Heuchler sich an dem Seil der Kamelschulter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam festgehalten hat. Dieses Seil ist der Nis'a, das ist das Seil, was man benutzt, um ein Kamel festzubinden. Und er hält sich praktisch an diesem Seil fest, während der Gesandte sallallahu alaihi wasallam schon wegreitet und durch dieses Reiten der Staub und die Steine gegen die Füße von diesem Heuchler fliegen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam reitet schnurstracks weg und wendet sich nicht einmal ihm zu und sagt nur die ganze Zeit: Macht ihr euch etwa über Allah, seine Zeichen und seinen Gesandten lustig? Und der andere versucht die ganze Zeit seine Ausrede da vorzubringen und sagt die ganze Zeit: Wir haben doch nur so geredet, wir haben doch nur Scherze gemacht, wir haben es doch gar nicht gemeint. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt nur die ganze Zeit: Macht ihr euch etwa über Allah, seine Zeichen, seinen Gesandten lustig? Und insofern, liebe Geschwister, lernen wir unter anderem, dass das Verzeihen manchmal sinnvoll ist und manchmal nicht sinnvoll ist. Wenn man verzeiht und man dadurch hofft und davon ausgeht, dass sich die Situation verbessert, dann ist das Verzeihen sicherlich sinnvoll. Aber in solch einer Situation, in der es eine Lehre sein soll für diese Personen, und eine Lehre sein soll für jeden nach ihnen, der ihnen folgen will, da ist es nicht sinnvoll, dass man verzeiht. Und da ist es sinnvoll, so zu handeln, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat, indem man hart bleibt und dieser Person zeigt, dass sie eine unglaubliche Sünde begangen hat. Und wie konnte es denn anders sein, als dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Wirklichkeit einfach nur den Koran widerspiegelt? Denn Allah sagte in Surat al-Tahrim, in Surat 66, in Vers 9, Seite 561: Ya ayyuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie. Und das war einer der Heuchler, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam setzt genau das um, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Nun kommen wir zu einem neuen Kapitel. Es lautet: Qawlullah ta'ala, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a massathu layaqulanna hadha li. Und zwar zitiert der Autor, rahimahullah, eine Aya aus Surat Fussilat, die Aya 50, in der 41. Sura, auf der Seite 482, sagt er: Und wenn wir ihn Barmherzigkeit von uns kosten lassen, nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss: Das steht mir zu. Und hier endet der Titel, aber der Autor sagte und so weiter, und der Vers geht auch weiter und lautet, dass dieser Mensch sagt: Das steht mir zu, und ich glaube nicht, dass die Stunde sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich sicherlich das Beste bei ihm erhalten. Allah sagt: Aber wir werden denjenigen, die ungläubig sind, ganz gewiss kundtun, was sie getan haben. Und wir werden sie ganz gewiss von harter Strafe kosten lassen. Der Grund, warum der Autor, rahimahullah ta'ala, diese Aya verwendet hat im Buch At-Tawhid, ist ganz einfach derjenige, dass wenn ein Mensch eine Gunsterweisung Allahs, die Ursache der Gunsterweisung Allahs, in seiner eigenen Tat sieht, dass es eine Art von Schirk in Bezug auf Allahs Herrschaft. Das ist eine Art von Schirk in Bezug auf Allahs Rububiyya. Und wenn man sogar diese Gunsterweisung Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt, aber sagt, mir steht sie zu, ich habe das auch verdient, deswegen habe ich das auch bekommen, ich habe auch schließlich dafür was getan, dann ist das sogar eine Art Überheblichkeit in Bezug auf die Ubudiyya. Du solltest eigentlich ein Sklave Allahs sein, ein Diener Allahs, dich so auch so verhalten, und du erhebst dich jetzt über diesen Stand. Allah sagt doch einmal, und wenn wir ihn Barmherzigkeit von uns kosten lassen, nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss, das steht mir zu. Es wäre angebrachter gewesen zu sagen, Gott sei Dank geht es mir wieder gut, nachdem es mir schlecht ging. Denn genauso wie er sagt, das steht mir zu, dass ich diese Gunsterweisung, diese Ni'ma von Allah bekomme, oder diese Rahma, diese Barmherzigkeit, hätte er auch sagen können, und das Übel, was mir vorher zuteil gekommen ist, das Leid, das stand mir ja auch zu, aufgrund dessen, was ich getan habe, sagt er aber nicht, sondern er sagt, das steht mir jetzt zu, so sollte es eigentlich immer sein. Und das ist Stolz und Überheblichkeit und Unglaube gegenüber Allahs Gunsterweisung. Und dann fügt er noch hinzu, und das ist eben die Eigenschaft der ungläubigen Menschen, und sie sagen, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Und ich denke nicht, dass die Stunde sich einstellen wird. Ich denke nicht, dass der Tag der Auferstehung jemals eintreffen wird. Mir geht es wunderbar. Warum sollte so ein Tag irgendwann mal eintreffen? Und dann sagt er noch hinzu, und sollte ich eines Tages zu Allah zurückkehren, dann werde ich bestimmt das Beste bekommen. Warum sollst du das Beste bekommen? Wegen was? Er ist überzeugt von sich selbst, stolz darauf. Er denkt, dass er das, was er an Gutes bekommen hat in diesseits, ist aufgrund seiner besonderen Stellung bei Gott, aufgrund seiner Taten, die er begangen hat. In Wirklichkeit ist das einfach eine Gunsterweisung Allahs, durch die er sogar teilweise die Menschen prüft. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, kommentiert diesen Vers und sagt, هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ. Er erklärt diesen Vers, indem er sagt, solch eine Person, die sagt gewissermaßen, ich habe diese Gunsterweisung bekommen aufgrund meiner eigenen Taten und mir steht dies auch zu. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, yuridu min indi. Er will damit sagen, dieser Ungläubige will damit sagen, es kommt sowieso aufgrund dessen, was ich getan habe. Und daraufhin erwähnt der Autor einen ähnlichen Vers, der da lautet, innama utituhu ala ilmin indi. Und zwar heißt es auf der Seite 395, im 78. Vers, Surah 28, Al-Qasas, er sagte, es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze. Qatada sagte, ala ilmin minni bi wujuhil makasib. Das heißt, Qatada rahimahullah ta'ala, der Tabi'i, kommentiert den Vers und sagt, gemeint ist, ich habe dies aufgrund von Wissen bekommen, und mit Wissen sagt er es gemeint hier, dass die Person wusste, wie sie so etwas zu erwerben hat. Oder wie sie so etwas erwerben kann. Und dadurch will die Person praktisch sagen, laut Qatada, dass es ist nicht die gute Tat irgendeiner anderen Person gewesen, sondern es ist meine eigene gute Tat, die mich dazu geführt hat, dass ich diese gute Sache bekommen habe. Und das ist, wie gesagt, eine Art Kufr gegenüber Allahs Ni'mah. Eine Art Unglaube gegenüber Allahs Gunsterweisungen. Denn Allah ist derjenige, der diese Gunsterweisung dir gegeben hat, und ist nicht aufgrund deines Wissens und nicht aufgrund deiner Taten. Und die zweite Ansicht ist, dass hier gemeint ist, aufgrund von Wissen, gemeint ist, dass weil Allah wusste, dass es so etwas mir zusteht. Und die dritte Ansicht ist, laut Mujahid rahimahullah, utituhu ala sharaf. Das heißt, er will damit sagen, ich habe diese Gunsterweisung bekommen aufgrund Ehre, aufgrund der Ehre, die ich bei Allah subhanahu wa ta'ala verdient habe. Liebe Geschwister, Allahs Gunsterweisungen zu danken, dabei muss man drei Voraussetzungen erfüllen, drei Bedingungen muss man erfüllen. Erstens einmal muss man im Herzen davon überzeugt sein, dass diese Gunsterweisung, diese Ni'ma von Allah kommt, ganz allein. Zweitens, dass man Allah lobt und dankt. Dass man sagt, Alhamdulillah, ich danke Allah, alles durchgebührt Allah. Und drittens, dass man diese Gunsterweisung, die man erhalten hat von Allah, auch so verwendet, dass sie wiederum Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen, wie wir im folgenden Hadith sehen werden. Abu Hurairah radiallahu anhu berichtet, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes hat sagen hören. Ich lese den Hadith wie immer auf Arabisch erst im Front, dann auf Deutsch. Inna thalathata min bani Israel, abrasa wa aqra'a wa a'ma, fa'arada Allahu an yabtaliyahum, fa'ba'atha ilayhim malakan, fa'ata al-abras, fa'qala ayyu shay'in ahabbu ilayk, قال لون حسن والجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل قال الإبل أو البقر شك إسحاق أحد الرواه فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. Dieser Hadith, ein längerer Hadith, den wollen wir jetzt stückweise uns vornehmen und damit wir die Zeit sparen, nehmen wir uns stückweise vor und erklären auch gleich, was mit diesen einzelnen Aussagen gemeint ist. Abu Hurairah radiallahu anhu arda berichtet und sagt, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes hat sagen hören. Sinngemäß, ich übersetze natürlich sinngemäß, es gab einmal drei Leute von den Kindern Israels. Der eine litt an Weißgeflecktheit, an Vitiligo-Krankheit. Der andere war ein Glatzkopf, hatte keine Haare auf dem Kopf. Und der nächste war blind. Und so wollte Allah sie alle auf die Probe stellen und sandte zu ihnen einen Engel. Und natürlich dieser Engel, liebe Geschwister, der kam zu ihnen in der Gestalt eines Menschen. Er kam zum Weißgefleckten. Und ihr wisst, dass die Weißgeflecktheit ist, also da fehlen einem diese Hautpigmente. Und sie ist eine Krankheit, die man nicht heilen kann. bis an den heutigen Tag, man kann sie nur hinauszögern, und so war es ein Wunder, was Allah subhanahu wa ta'ala Isa, Jesus, dem Sohn der Maria, gegeben hat, denn er hat den Weißgefleckten heilen können. Und das war ein Beweis für sein Prophetentum. Und so kam der Engel zu dem Weißgefleckten und sagte: Was hättest du denn am liebsten? Er sagte: Ich hätte gerne am liebsten eine schöne Hautfarbe und eine schöne Haut. Er sagte, eine schöne Farbe und eine schöne Haut. Und dass dieses Übel, wegen dem die Leute mich verabscheuen, von mir weggeht. Er meint natürlich diese Krankheit des Weißgeflecktseins. Daraufhin hat der Engel, ist er mit seiner Hand über ihn gefahren, hat ihn einmal gestrichen, so mit der Hand. Und so war sein Übel weg. Und er bekam eine schöne Farbe und eine angenehme Hautfarbe, eine schöne Hautfarbe. Und dann fragte der Engel ihn nochmal: Welche Art Vermögen hättest du denn am liebsten? Er sagte: Ich hätte gerne am liebsten Kamele. Und so bekam er Kamele, ständig schwanger wurden. Kamele, die ständig schwanger wurden. Also Ushara ist nach einer Auslegung, dass ein Kamel, das immer ständig schwanger werden kann und auch wird. Und der Engel sagte zu ihm: Möge Allah Segen hineinlegen in diese Kamelstuten, die ich dir gegeben habe. Dann ging dieser Engel zu dem Kahlrasierten, also zum Glatzkopf. Also gemeint ist, weil er eben ihm wachsen keine Haut habe, keine Kopfhaare. Und er fragte ihn: Was hättest du denn eigentlich am liebsten? Sagte er: Ich hätte am liebsten schöne Haare. Und dass dieses Übel, was wegen dem die Leute mich verabscheuen, weggeht. Und so strich er Engel einmal auf ihn, über ihn, und fuhr mit seiner Hand über ihn. Und so war sein Übel weg. Und Allah gab ihm plötzlich angenehme, schöne Haare. Und der Engel fragte ihn: Was hättest du eigentlich am liebsten? Sagt er: Ich hätte am liebsten Kühe, also ein Vermögen. Und so gab er ihm Kühe, die sogar schwanger waren. Und das ist also noch wertvoller als nur Kühe, weil die werden jetzt auch demnächst Kinder kriegen, und somit hat sich sein Vermögen schon ausgebreitet. Und der Engel sagte zu ihm: Möge Allah Segen hineinlegen in diese Tiere. Dann ging er zum Blinden und sagte zu ihm: Sag mal, was hättest du eigentlich am liebsten? Was würdest du am liebsten wünschen? Dann sagte er: Ich wünschte mir am liebsten, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir mein Augenlicht wieder zurückgeht, damit ich die Menschen sehen kann. Der Engel streichte mit ihm über seine Hand. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm sein Augenlicht zurück. Dann sagte der Engel: Was hättest du eigentlich am liebsten von diesem Diesseits an Vermögen? Dann sagte zu ihm: Ich hätte am liebsten Schafe. Dann gab er ihm Schafe, die schon kurz davor waren zu gebären. Und so vermehrte sich das Vermögen von den ersten beiden, und es vermehrte sich auch das Vermögen von diesem dritten da. Und so hatte der erste nach einer gewissen Zeit ein Tal voller Kamele gehabt. Ein ganzes Tal voller Kamele. Und der zweite hatte ein volles Tal von Kühen. Und der nächste hat ein ganzes Tal nur von Schafen gehabt. Aufgrund dieses Segens, was Allah subhanahu wa ta'ala hineingesteckt hat in diese Tiere. Und das Allah subhanahu wa ta'ala, das kommt von dem Dua des Engels für diese Person. Dann sagte er, also der Überlieferer sagte: Hiernach kam dann später der Engel noch einmal zu dem Weißgefleckten. Er kam aber diesmal zu ihm in der Gestalt und im Aussehen von diesem Weißgefleckten damals. Das heißt, er kam zu ihm und sah aus wie er, hatte die gleiche Krankheit. Dieser Engel kam in der Gestalt eines Menschen mit der gleichen Krankheit und mit dem gleichen Aussehen, wie diese andere Person früher hatte, als der Engel zu ihm kam. Jetzt ist es umgekehrt. Dem Menschen geht es jetzt gut und der Engel kommt jetzt zu ihm. Und er sucht Mitleid. Und sucht Hilfe und sagt zu diesem Mann, dem es jetzt gut geht: Ich bin ein bedürftiger Mensch und ein Sohn des Weges. Also das heißt, er kann nicht mehr nach Hause fahren, weil er hat kein Geld und kein gar nichts. Er sagt, ich hab nichts mehr, mit dem ich weiterreisen könnte. Und so kann mich niemand mehr nach Hause führen, außer Allah und hiernach du. Hier lernen wir auch, dass der Engel verwendet einen Ausdruck, der dem Tawhid gemäß ist. Weil er sagte, فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكْ. Das haben wir ausführlich in der letzten Unterrichte behandelt und gesagt, dass wenn man sagt, niemand kann mir helfen außer Allah und die Person so und so, dann wäre das eine Form von Schirk und das darf man nicht sagen. Aber wenn man sagt, niemand kann mir helfen außer Allah und hiernach auch noch die Person so und so und praktisch durch diesen Ausdruck hiernach oder durch irgendeinen anderen Ausdruck ausdrücken möchte, dass die andere Person weit nach Allah subhanahu wa ta'ala kommt und nicht auf der gleichen Stufe steht, dann ist das in Ordnung. Und dann sagt eben dieser Engel, der in die Gestalt dieses kranken Mannes kam, ich bitte dich bei demjenigen, der dir diese schöne Farbe gegeben hat und diese schöne Haut gegeben hat und dieses Vermögen gegeben hat, ich bitte dich um ein Kamel, damit ich auf meine Reise weiterziehen kann. Und das ist der entscheidende Punkt. Der Engel spricht diese Person an und will ihn erinnern an das Gute, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und er hat nicht gesagt, ich bitte dich bei Allah, er hat gesagt, ich bitte dich bei demjenigen, der dir diese schöne Farbe gegeben hat, diese schöne Hautfarbe gegeben hat, diese schöne Haut und dieses wunderbare Vermögen. Ich bitte dich um ein Kamel, damit ich auf meine Reise weiterziehen kann. Was war dann die Antwort von dieser Person? Das ist die Antwort, die wir alle kennen. Die Person sagte, oh, weißt du was, ich habe so viele Verpflichtungen, tut mir leid. Ich habe so viel Verpflichtungen meinen Verwandten gegenüber, Freunden gegenüber und muss so viel Geld ausgeben für meine Familie, tut mir leid, ich kann dir nichts geben. Daraufhin sagt der Engel zu ihm, der in der Gestalt dieses kranken Mannes da war, sag mal, als ob ich dich kenne. Bist du nicht damals derjenige gewesen, der weiß gefleckt war und den die Menschen verabscheuten? Und du warst arm? Und daraufhin hat dir Allah Azza wa Jal Vermögen gegeben? Da sagte er, nein, ich habe dieses Vermögen Generation über Generation vererbt bekommen. Daraufhin sagte der Engel zu ihm, wenn du lügst, möge Allah dich dann wieder in diesen Zustand versetzen, in dem du vorher warst. Danach kam der Engel zu dem Glatzkopf und kam auch in der Gestalt eines Menschen zu ihm, der keine Haare auf dem Kopf hat. Und er sagte zu ihm das Gleiche, was er auch zu der anderen Person gesagt hatte. Und die Person antwortete genauso, wie diese andere Person geantwortet hatte. Und der Engel sagte wieder, wenn du lügst, dann möge Allah dich wieder in den Zustand versetzen, in dem du vorher warst. Dann kam der Engel in der Gestalt eines blinden Menschen zu diesem Mann, der früher blind war, und sagte, ich bin ein armer Mensch, ein Bedürftiger und ein Sohn des Weges. Ich habe nichts mehr, um meine Reise fortzusetzen. Niemand kann mich mehr nach Hause führen, außer Allah und hiernach du. Ich bitte dich bei demjenigen, der dir dein Augenlicht zurückgegeben hat, um ein Schaf, damit es mir auf meiner Reise weiterhin helfen kann. Daraufhin sagte er, ich war früher blind und daraufhin hat Allah mir mein Augenlicht zurückgegeben. Ich werde dich in keinster Weise in Bedrängnis bringen für das, was du heute nehmen wirst. Und dies mache ich für Allah. Daraufhin sagte der Engel, behalte dein Vermögen für dich, denn ihr alle wurdet geprüft. Allah ist mit dir zufrieden und Allah ist zornig über deine zwei anderen Gefährten. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist ein wunderbarer Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aus dem wir viel lernen können und der an sehr vielen Stellen selbsterklärend ist. Und so möchte ich trotzdem auf einige Punkte verweisen. Erstens einmal, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erzählt uns diese Geschichten nicht als eine Fabel der früheren Menschen, sondern er erzählt uns diese Geschichte, damit wir daraus lernen und damit wir von den Fehlern anderer profitieren. Und diese Geschichte ist auch ein Beweis dafür oder ein Hinweis darauf, dass das Gesetz, was für die Leute vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegolten hat, auch für uns weiterhin gilt, solange unser Gesetz nicht etwas von dem vorigen Gesetz aufhebt und ihm damit widerspricht. Aus diesem Hadith lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Er azza wa jal ist imstande, eine Krankheit zu heilen, denn er hat sie auch erschaffen. Und er ist imstande dazu, jemanden, der keine Haare auf dem Kopf hat, ihm Haare zu geben. Und er ist dazu imstande, jemandem, der kein Augenlicht hat, ihm Augenlicht wiederzugeben. Wir lernen aus diesem Hadith, dass die Engel dazu imstande sind, in der Form eines Menschen zu erscheinen. Und offensichtlich ist dies aufgrund des Befehls von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir lernen aus diesem Hadith, dass Engel nicht nur Seelen sind, sondern auch eine Form haben können. Und wir lernen aus diesem Hadith auch andere Sachen, wie zum Beispiel für unsere Aqida sehr auch wichtig, dass man nicht unbedingt zufrieden sein muss mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala entschieden hat. Denn die Leute, die gefragt worden sind, haben gesagt, naja, ich hätte gerne lieber etwas anderes gehabt. Das heißt, sie wurden gefragt, was würdest du dir wünschen von diesem Leben? Sagten sie, ja, ich hätte gerne Kamele, der andere sagt, ich hätte gerne Schafe, der nächste hat gesagt, ich hätte gerne Kühe. Also das heißt, sie sind mit dem Zustand, in dem sie sind, nicht hundertprozentig zufrieden, sondern sie hätten gerne etwas anderes. Und das darf man. Denn liebe Geschwister, die Menschen, die einer Prüfung unterzogen werden, sind in vier Kategorien einzuteilen. Die ersten, die beklommt sind und besorgt sind und verärgert sind aufgrund dessen, was Allah ihnen zugeschrieben hat und für sie bestimmt hat. Das ist sicherlich verboten, dass man darüber verärgert ist, dass was Allah subhanahu wa ta'ala einen bestimmt hat. Zweitens ist Leute, die geduldig sind. Und das ist Pflicht. Das heißt, dass man nicht das macht, was die erste Kategorie gemacht hat. Und seine Kleider zerreißt und schimpft und etwas macht, was Allah nicht zufriedenstellt. Die dritte Stufe ist die Zufriedenheit. Und das ist mustahab und erwünscht. Und die vierte Stufe ist die beste, dass man dankbar ist. Und dies ist noch besser als das. Und die Frage, die sich aufwerft, wie könnte jemand Allah dankbar sein für etwas, was ihn getroffen hat? Naja, ganz einfach, weil der gläubige Mensch weiß, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn bestimmt hat, besser für ihn ist. Und am besten sogar für ihn ist. Und dass die Zukunft zeigen wird, dass das, was ihn getroffen hat, für ihn sehr gut ist. Und wir gläubigen Menschen haben keine beschränkte Sichtweise und dass wir sagen, unser Leben endet mit dem Tod. Nein, unser richtiges Leben fängt erst nach dem Tod an. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ رَضِيَا فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَا فَلَهُ السُّخْطَ. Das heißt, wer zufrieden ist, der wird auch Zufriedenheit bekommen. Und wer zornig ist, der wird auch Zorn bekommen. Und wir lernen aus diesem Hadith auch, dass man einen Dua von einer Sache abhängig machen darf. Also Dua mu'allaq. Der Engel sagte, wenn du lügst, möge Allah dich dann in den Zustand versetzen, in dem du vorher warst. Und das ist praktisch, der Dua soll nur erhört werden, wenn diese Person wirklich gelogen hat. Insofern darf man einen Dua abhängig machen von einer anderen Sache. Und das lehrt uns auch der Koran, aber darauf brauchen wir jetzt nicht näher eingehen. Dann lernen wir auch, dass man einer Diskussion sich der Diskussion willen auf eine bestimmte Sache einlassen darf. Das heißt, man darf sagen, ja gut, gehen wir jetzt mal davon aus, du hättest recht. Weil auch der Engel, der weiß ganz genau, dass die Person ihn angelogen hat. Trotzdem hat er zu ihm gesagt, wenn du lügst, dann möge das und das passieren. Und hat ihm nicht widersprochen. Und das ist auch das Gleiche, was Ibrahim a.s. gemacht hat, als er gesagt hat in Surat al-An'am, über die Sonne, dies ist mein Herr. Und als er gesagt hat über den Mond, dies ist mein Herr. Und als er einen Planet gesehen hat, hat er gesagt, dies ist mein Herr. In Wirklichkeit, Ibrahim a.s. war ein Muwahhid, ein Muslim. Und er wusste genau, dass es nicht sein Herr ist und nicht sein Gott ist. Aber er hat einfach gesagt, dies ist mein Herr, im Sinne von, naja, wenn wir sehen, wenn das mein Herr ist, was jetzt passieren wird. Und dann, als dieser Planet untergegangen ist oder die Sonne untergegangen ist und der Mond weg war, dann wusste er, naja, das kann nicht mein Herr sein, der einmal auftaucht und dann wieder weggeht. Der hat mir nicht viel gebracht. Ja. Und Ibrahim a.s., die offensichtliche Aussage von Ibrahim ist natürlich Kufr. Aber Ibrahim meinte das ja nicht. Ibrahim hat das gesagt, der Diskussionswillen. Gehen wir davon aus, dieser Mond jetzt, okay, das ist unser Herr. Jetzt gucken wir, was jetzt passiert. Aha, er geht unter. Naja, das kann nicht unser Herr gewesen sein. Der hat mir nicht viel gebracht. Dann die Frage, lernen wir aus diesem Hadith, dass der Dua der Engel immer erhört wird? Oder gilt es nur für diesen Fall hier? Ist ein spezieller Fall? Offensichtlich ist das ein spezieller Fall und dass eben nicht der Dua der Engel immer erhört wird. Weil hier wurde er erhört, zweifellos. Zum Beispiel hat er Dua gemacht für ihn, möge Allah dein Vermögen segnen, und dann später hat er ein ganzes Tal voller Kühe gehabt, der eine und der andere voller Schafe, der andere voller Kamele. Aber anscheinend ist es nicht immer der Fall, denn ihr wisst ja, wenn man Dua für seinen Bruder, für seine Schwester macht, dann sagt immer ein Engel, Walaka bimithl, das heißt, möge Allah dir das Gleiche auch geben. Immer wenn du Dua machst für jemanden, immer wenn du Dua für deinen muslimischen Bruder, für deine muslimische Schwester machst, dann sagt ein Engel, möge Allah dir, der du Dua gemacht hast, also das Gleiche geben. Und das ist eine große Barmherzigkeit von Allah. Und wie gesagt, diese Duas, manchmal werden erhört, manchmal werden sie nicht erhört, in dem Sinne, wie wir es verstehen. Das heißt, es ist genauso eintrifft, wie wir es haben wollen. Aber in dem Sinne, dass es erhört wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen entweder dafür belohnen wird, oder den Dua so erhört, wie es ist, oder es hinausschiebt, oder einem so viel Übel abwendet, wie viel Gutes, ja, um wie viel Gutes er gebeten hat, naam, eine von diesen Sachen wird auf jeden Fall zutreffen, walhamdulillah. Aus diesem Hadith lernen wir, dass die Gunsterweisung Allahs zu danken, die Ni'ma von Allah, dass man ihr gegenüber dankbar ist, kommt auf an, wie. Also, je nach Ni'ma sollte man dankbar sein. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir viel Vermögen gegeben hat, dann ist es eine Dankbarkeit zu Allah, an Allah, dass du von diesem Vermögen etwas hergibst. Oder wenn eine Gunsterweisung Allahs war, dass er dir Augenlicht gegeben hat, dann ist es ein Dank an Allah, dass du dieses Augenlicht verwendest für etwas, was Allah zufriedenstellt, und so weiter und so fort. Das lernen wir klar aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith lernen wir auch, dass eben die Zufriedenheit und der Zorn, das Zufriedensein, das Zornigsein, Eigenschaften von Allah sind und auch der Wille. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, ihm wurde hier klar ein Wille zugeschrieben. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ. Und so wollte Allah sie auf die Probe stellen. Und das ist eben die Aqidah von Ahl Sunnah Jama'ah, dass wir alle Eigenschaften, die Allah oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah zugeschrieben haben, dass wir das auf die Art und Weise verstehen, wie Allah es wollte, beziehungsweise wie es Allah subhanahu wa ta'ala zusteht. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا